Ich blicke in mich rein, vermisst das Strahlen in den Augen. Öffne ich die Augen, brauche ich gar nichts mehr zu glauben. Was ich weiß, ist bereits am nächsten Morgen vergessen. Meine Gedankengänge werden von meinen Sorgen zerfressen. Ich hab keine linke Hand, sie wird von rechten gebrochen. Ich such doch nur einen Mittelweg und das seit etlichen Wochen. Gold stinkt und Geld glänzt, scheint wie im Fernsehen. Doch erst wenn die Welt brennt, kannst du das ernst nehmen. Wir müssen Schuhe putzen, wir müssen Autos waschen, wir müssen Haare färben, wir müssen lautlos lachen, wir müssen Kinder kriegen, wenn es geht dann arisch. Ich denk nach und sag mir dann selber, ich muss gar nichts, außer Pisse trinken, Scheiße fressen und schlafen und dabei niemals vergessen, den puren Dreck einzuatmen und den sie in die Luft lassen. Ich muss mir Luft machen, bevor sie Druck machen und mich kaputt machen. Wirf es weg, was du denkst, wirf es weg, was du kennst, wirf sie weg, deine Meinung, die du Wahrheit nennst. Was heute war, ist morgen unglaublich. Öffne deine Augen, wage einen neuen Ausblick. Wirf es weg, was du denkst, wirf es weg, was du kennst, wirf sie weg, deine Meinung, die du Wahrheit nennst. Was heute war, ist morgen unglaublich. Öffne deine Augen, wage einen neuen Ausblick. Ich bin einer dieser Leute, die sich für wahrlich halten. Dank Bewusstseinsinkontinenz kann ich mir nichts behalten. Ein Drama in drei Akten, Geburt, Arbeit, Tod, an graves Kälte denken. Schützen, Gräben, Hälse, Sense, den Weg für mich zu finden. Bedingungslos gebunden, Anmaß regeln, Mannmaß regelt mich. Sobald das Schwein den Hund besiegte, verflüchtigen sich Worte, die gesprochen worden waren, ohne am Stopp zu sagen. In fiesen Fragen, die an miesen Tagen mein Gewissen plagen. Mit wem soll ich mich schlagen? Soll ich die Entscheidung vertagen? Oder warten, bis Geistmeister mir die Antwort sagen? Wie viel Mitleid kann ein Mensch denn nun wirklich ertragen, bevor die bleibenden Worte ihn im leeren Raum begraben? Ich will keine Nische sein, ich will mitmischen, durch die Zähne zischen, mit einer Handbewegung den Masterplan verwischen, will Bäume fliegen lassen, Steine zu Bulldozern animieren, bevor ich vor lauter Rat Entgegennahme den Verstand verliere. Wirf es weg, was du denkst, wirf es weg, was du kennst, wirf sie weg, deine Meinung, die du Wahrheit nennst. Was heute war, ist morgen unglaublich. Öffne deine Augen, wage einen neuen Ausblick. Wirf es weg, was du denkst, wirf es weg, was du kennst, wirf sie weg, deine Meinung, die du Wahrheit nennst. Was heute war, ist morgen unglaublich. Öffne deine Augen, wage einen neuen Ausblick. Wer steht Schmiere, wenn ich den Schlüssel klaue, mit dem ich Autos vernichte und Luftschiffe baue, die Farbe Grau nicht mehr kennenlernen? Weiter Ferne scheint die Sterne Utopia zu sein, doch ich warte gerne auf die vergehenden Universen, die beim Leben erst einen Sinn geben. Mein Streben verläuft quer zur Allgemeiner der eben erreichten Konvention. Das Neugeborene entweder oder noch nicht, sie selber sind ein Kind, muss doch denken, man sind Erwachsene blind.